für jeden, den er mit dem Schwert gerichtet, einen florentinischen Goldgulden, für jeden, dem er die Finger abgeschlagen und die Augen ausgestochen, einen halben, in einer Summe 114 Gulden, 2 Ortel.